Namo tasse bhagavato arahato sammasambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato sammasambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato sammasambuddhasse. So, in den letzten zwei Tagen, wir haben erklärt vier Übungen und vier Schritte, die nach der Theravada-Tradition. Erst reden wir über die Theravada-Tradition mit der Anapanasati-Meditation verbunden sind, und die meisten von uns sind jetzt betätigen sich in diesen vier Schritten und vier Übungen. Wir wiederholen die vier Schritte und vier Übungen, damit sie darüber klar sind. Und dann erklären wir in den nächsten Tagen systematisch, wie Schritt nach Schritt man zu dem Zustand von spontanen Anwendung des Geistes an Objekt arbeitet. Wenn man diese Fähigkeit hat, was in der nördlichen Buddhismus eigentlich betont wird, ist nicht so viel die Übung von den Versenkungen, von den Jhanas, aber die Fähigkeit von spontane Anwendung des Geistes an Objekt. Und die Shamatha-Meditation wird auch in diesem Sinne dann erklärt. Wenn man diese Fähigkeit hat, also Fähigkeit von Samadhi, was Samadhi eigentlich heißt, ist gar nicht etwas Mystisches. Sam heißt zusammen und auch richtig, diese Upasaga-Präfix. Und Adhana heißt Anwendung oder platzieren oder anwenden. Anwenden Geist, wo die Geistesfaktoren alle zusammen sind. Das ist Zustand von Einspitzigkeit des Geistes. Und richtig. Das heißt gleichmäßig. Kein von den Faktoren wird in Überfluss, kein wird in Mangel. Dieser Zustand ist dann Samadhi. Und jemand, der zur Befreiung von Gemüt und von Geist dann gekommen ist durch die Meditation von Shamatha und Vipassana, er bleibt dann in diesem Zustand von spontanen Anwendung des Geistes an Objekte. Diese Fähigkeit hat er dann geübt, und aber muss nicht eben erst an gewissen Kamatanas, so wie Anapanasati Kamatana oder die Kasinas Kamatanas oder die, was besonders wichtig ist, die vier Brahma-Viharas, unendliche Zustände des Gemüt, Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut und so weiter über die verschiedenen Teile des Körpers. In der Theravada-Tradition, wenn man Ausbildung macht als Meditationslehrer, dann soll man eigentlich alle 40 Objekte, die in Visuddhimagga erwähnt werden, als Objekte der Versenkung üben und meistern. Jetzt, wichtig ist zu verstehen, was auch in der Theravada-Tradition besonders betont wird, zum Beispiel im Patisambhidamagga, erreichen von Versenkung, und man braucht nicht unbedingt Versenkung erreichen. Es gibt in Yoga auch andere Meditationen, die mit sehr, sehr tiefer Konzentration verbunden sind, ohne die verschiedenen Stufen von Versenkung zu üben. Alle sind mit dieser Fähigkeit von spontaner Präsenz des Geistes an dem Objekt verbunden. Jetzt wenn man Anapana-Sati-Meditation übt, dann, also Patisambhidamagga, ich habe eben schon erwähnt, Patisambhidamagga sagt, dass erster Schritt in Meisterung von Shamatha, und es wird verbindet mit Vipassana da. In allen buddhistischen Traditionen, die Anapanasati-Meditation wird erklärt durch 16 Übungen. Die vier ersten Übungen sind verbunden mit Kaya Anupassana, mit Betrachtung des Körpers. Nächste vier Übungen, die wir dann hier besonders betonen werden, das ist Vedana Anupassana, Betrachtung von den Empfindungen. Nächste vier Übungen, Betrachtung von Bewusstsein. Und nächste vier Übungen, dann Betrachtung von den Objekten des Bewusstseins, die mit dem Prozess von Befreiung verbunden sind. Wenn man diese 16 Übungen geübt hat, in allen buddhistischen Traditionen wird erklärt, er hat dann mittels von Einatmen und Ausatmen seine Gemüt und Geist gemeistert. Jetzt die vier Übungen, die mit Betrachtung des Geistes, des Körpers verbunden sind, haben auch Shamatha-Teil und haben auch Vipassana-Teil. Genauso für die vier Übungen, die mit Betrachtung von Empfindungen und Geist, die sind auch Shamatha und Vipassana. Die letzte vier Übungen, die Betrachtung von den Geistenobjekten, ist rein Vipassana. Aber diese rein Vipassana, Voraussetzung ist, dass man Samadhi gemeistert hat, mindestens zur Stufe von angrenzenden Sammlung. Wenn man nicht angrenzend, der Geist nicht Stärke von angrenzenden Sammlung hat, man kann nicht betrachten die Entstehung und Vergehen von den Phänomenen in jedem Augenblick. Und das eben ist, was man in Vipassana übt. So, die ersten vier Übungen zwecks Shamatha, die dann sozusagen gehören zu Kaya Anupassana. Wenn Sie Satipatthana Sutta lesen oder Kaya Gata Sati Sutta lesen. Letztes Mal, als ich hier war, habe ich Kaya Gata Sati Sutta erklärt. Werden nur in Bezug zu Anapanasati nur die vier ersten Übungen erwähnt. Und die sind verbunden dann mit Shamatha und auch mit Vipassana. Und wir haben sie von dem Aspekt von Shamatha behandelt. Weil solange alle Traditionen sind darüber einig, solange man nicht Shamatha gemeistert hat, die Vedana Anupassana, Betrachtung von den Gefühlen, wird immer nur an Oberfläche bleiben und wird nicht in die Tiefe gehen können. Warum? Es ist sehr wichtig zu verstehen, wenn man Versenkung hat, was ist der große Vorteil von Versenkung in Übung von Vipassana? Wenn man Versenkung hat, kann man unmittelbar vergangene Geist sehr, sehr klar identifizieren und sehen. Und in diesem Geist dann kann man die mentalen Faktoren auch identifizieren und sehen, wie sie entstehen und vergehen in jedem Augenblick. Vorausgesetzt, man die Achtsamkeit von dem Meditationsobjekt, zum Beispiel Anapanasati am oberen Lippe, in Grundlage von Bewusstsein, was in der Theravada-Tradition Bhavanga genannt wird. Bhavanga, Bhava heißt Existenz, Anga heißt Ursache. Ursache von unserer Existenz ist eben diese Bhavanga, Grundgeist. In diesem Geist sind unsere vergangenen Erfahrungen gespeichert. So können wir uns an die vorgangene Erfahrungen erinnern, in tiefer Meditation, wenn sie Fortschritte machen. Sie werden vielleicht sogar gewisse Erinnerungen, die weit weg in Vergangenheit führen können, erleben. Aber was wichtig ist, dass um den Geist zu studieren und verstehen, die Versenkung ist der beste Mittel, weil wenn wir Versenkung haben, können wir dann Aufmerksamkeit von dem Meditationobjekt zur Grundlage des Bewusstseins, Bhavanga, und wir sehen dann selbe Objekt in Bhavanga und Strom des Bewusstseins, das sich zu diesem Objekt dann fließt. Und in diesem Strom von Bewusstsein, wir können dann sehr leicht alle Gefühle, alle Wahrnehmungen und alle Geistesfaktoren identifizieren und sehen, wie sie entstehen und vergehen in jedem Augenblick. Diese Meditation dann heißt, in der Theravada-Tradition wird erklärt, als dass man aus Versenkung hinausgeht und praktiziert dann Vipassana. Vipassana Samadhi ist genannt Kanika Samadhi. Diese Kanika heißt, in jedem Augenblick sieht man dann Vergehen und Entstehen von allen Phänomenen der Betrachtung. Das ist Vipassana Samadhi. Dann in der Abhidharma, eigentlich kann man unterscheiden, 10 Sorten von Samadhi, angrenzende Sammlung, erste, zweite, dritte, vierte Sammlung in den feinen Formen, erste, zweite, dritte, vierte Sammlung in formlose Objekte, angrenzende Sammlung und Kanika Samadhi, das man dann in Vipassana anwendet. Und diese Kanika Samadhi, Voraussetzung ist, dass der Geist hat mindestens die Stärke von angrenzenden Sammlung. Und jetzt zu unseren Übungen. Wenn Sie noch nicht Samadhi geübt haben, dann Sie üben, bis Sie mindestens angrenzende Sammlung erreicht haben, damit Sie dann erfolgreich Vipassana üben können. Aber der beste Weg ist, mindestens die vier Sammlungen in feine Formen zu meistern. Es wird in allen Gesprächen von Buddha besonders betont. Die beste Vipassana ist dann in vierte Sammlung, wo der Geist ist oder Bewusstsein ist völlig befreit von allen sogenannten Apalakshya, die Unreinheiten von Samadhi, so wie Einatmen, Ausatmen, Vitarka, Vichara, die angenehmes geistige und körperliches Gefühl, unangenehmes geistiges und körperliches Gefühl, dann bleibt nur neutrales Gefühl, das eigentlich angenehmste Gefühl ist. Wir haben schon gesagt, Chula Vedana, Vedala Sutta lehrt, für diejenigen, die verblendet sind, neutrales Gefühl ist Leiden. Für diejenigen, die Weisheit haben, neutrales Gefühl ist, ist Wissen. Und ist angenehm. Aber wie man das erklärt, muss man selbst erleben. Von den Büchern wird man nicht schlau. Man spricht von nicht angenehm oder nicht unangenehmes Gefühl, aber eigentlich dieses Gefühl ist das angenehmste, weil es mit Gleichmäßigkeit des Geistes verbunden ist. Und Geist wird von nicht irgendwie von anderen Objekten beeinflusst werden können. So geben Sie sich Mühe, dass Sie mindestens diese vierte Sammlung meistern und dann Fortschritt in Vipassana wird viel, viel leichter. Und Patthisambhidha Magga sagt, diese Übung für Einspitzigkeit des Geistes, Klarheit des Geistes und dann Versenkung ist nur Anfang von der Schulung in Shamatha. Nächster Schritt ist dann Upekkha, das heißt diese verschiedenen Zustände von Shamatha, die verschiedenen angenehmen Zustände von Versenkung mit vollem Gleichmut betrachten. Nur dann kann man zur Meisterung von Shamatha kommen. Und Meisterung von Shamatha heißt Gleichmäßigkeit von allen mentalen Faktoren. Wo kein mentaler Faktor wird in Überfluss, kein wird in Mangel. Und Ekarasa, ein Geschmack, wunderbares Geschmack von Freiheit des Geistes und Reinheit des Gemüts. Wenn Sie etwas von diesem Geschmack gekostet haben, werden Sie nicht an andere von anderen Geschmacken viel Interesse haben. Das bedeutet nicht, dass das Geschmack von dem chinesischen Tee ist nicht wunderbar. Wunderbar. Und je mehr man den Geist meistert, desto mehr kann man auch, die Sinnen werden dann befreit und desto mehr kann man auch die Sachen genießen. Aber man hängt nicht daran. Das ist, was wir in der Meditation lernen möchten. Man spricht immer von Gleichmut, Gleichmut. Gestern haben wir auch gesagt, dass der Edler betrachtet alle Empfindungen mit Gleichmut. Gleichmut bedeutet nicht, dass der ein Zombie ist und gar nicht weiß, dass der gut schmeckt und so weiter. Er weiß das noch viel besser als alle anderen Wesen, aber er hängt nicht daran. Das ist Gleichmut, Sankara Upeka. Gleichmut von den Formationen. Muss man mit Gleichmut von Vedana, Vedana Upeka unterscheiden. Und immer daran denken, alle Zustände von Vipassana und Samadhi sind Zustände von Sankara Upeka, von Gleichmut von Formationen. Wir werden noch darüber abends reden. Der Buddha erklärt das sehr, sehr klar. Und in vielen, vielen Gesprächen. Aber es wird sehr oft missverstanden. So, dann wir gehen zu den vier Übungen. Was war der erste Schritt? Schon vergessen? Zählen. Man zählt. Warum? Weil man will Achtsamkeit entwickeln, Kraft von Achtsamkeit entwickeln. Und Kraft von Achtsamkeit, wir haben schon gesagt, was ist wörtliche Übersetzung von Sati? Gedächtnis. Man muss den Geist immer an Objekt von Meditation, Objekt von Betrachtung erinnern. Der Geist muss diese Kraft haben, dass wenn er meditiert, er erinnert sich immer an Objekt von Meditation und wird nicht von anderen Objekten abgelenkt. Das heißt nicht, dass wenn wir meditieren, wir dürfen keine Geräusche hören, wir dürfen keine Gefühle im Körper haben. Das ist nicht gemeint. Was gemeint ist, alle diese Empfindungen, Wahrnehmungen, die wir empfinden, uns nie von dem Meditationobjekt wegführen dürfen. Wenn man diese Stufe von Meditation erreicht hat, alles wird leichter. Solange diese Stufe von Meditation nicht erreicht ist und man kann ganze sitzen, jetzt sitzen wir eine Stunde, sehr klar Meditationsobjekt wahrnehmen, man hat wahre Fortschritt in der Meditation gemacht. Solange ist es nicht der Fall, dann die Shamatha oder Vipassana wird nie wirklich zustande kommen können. Jetzt, wenn man durch Zählen dann den Geist oder Bewusstsein bei Meditationobjekt befestigt hat, egal welches Meditationobjekt, das ist bei Einatmen, Ausatmen, ist es Einatmen, Ausatmen, bei anderen Objekten ist es eben mentales Bild von dem Objekt, über dem wir meditieren. Dann, nächster Schritt, wir haben gesagt, ist Anugamana. Anugamana heißt verfolgen. Das ist dann in Anapana Meditation. Verfolgen heißt, indem wir Bewusstsein am Meditationsobjekt, ein Einatmen und Ausatmen etabliert haben, wir sind nicht von anderen Objekten abgelenkt, obwohl wir sie immer mit Klarheit wahrnehmen. Dann wir kennen dann die Atemzüge von Anfang bis Ende mit Klarheit des Geistes, mit Entspannung. Und mit Ruhe betrachten. dieser Zustand von Klarheit, Entspannung und Ruhe ist ein technisches Wort in Meditation-Tradition, besonders betont im Buddhismus, heißt Prashrabdi oder Pasadi in Pali, Ching'an, wird in Chinesisch übersetzt als Leichtigkeit und Ruhe. Wenn wir fähig sind, den Geist oder Bewusstsein unaufhörlich beim Meditationsobjekt bleiben lassen, werden wir dann tief erleben können, diese Prashrabdi oder Pasadi ging an. Das heißt, ein Zustand von Leichtigkeit, Geschmiedigkeit, von Ruhe, von Entspannung und Klarheit, dass die Voraussetzung ist für Samadhi. Ohne diesen Zustand kein Samadhi und kein wahre Vipassana. Immer daran denken. Dieser Zustand ist Voraussetzung für Shamatha und Vipassana. Solange wir nicht klar im Körper und Geist Prashrabdi empfinden, man kann nicht von Zuständen von wahre Shamatha und Vipassana reden. Und das wird erreicht dadurch, dass das Bewusstsein konsequent bei Meditationsobjekt bleibt. Wir haben besonders betont, und hoffentlich Sie sich daran erinnern, dass alle Meditationsobjekte sind eigentlich mentale Objekte. Der Geist und Bewusstsein erreichen diesen Zustand von Leichtigkeit, Entspannung, Klarheit im Körper und im Geist auf Grundlage, dass sie sich weg von den fünf Sinnen ziehen und nach Hause kommen in mentale Bewusstsein. Wenn die Sinnen in mentalen Bewusstsein gegründet sind, sie laufen nicht hin und her und sie fangen an, uns zu beherrschen. Wenn es nicht der Fall ist, wir sind dann von den Sinnen beherrscht. Und dieser Zustand sieht ein Yogi als Leiden, nichts anderes. Aber wir modernen Menschen, wir sind an diesen Zustand so gewöhnt, dass wir das als normale Zustand ansehen. Aber es ist gar nicht normaler Zustand. Leiden ist kein normales Zustand. Bitte immer daran denken, wenn Sie etwas von Meditation lernen möchten, muss man darüber sehr, sehr klar sein. Dann gibt man sich Mühe in der Meditation, wieder zurück nach Hause zu kommen, zu eigenem Bewusstsein. Dann verfolgen heißt, dass in jedem Atemzug von Anfang bis Ende wird klar empfunden, klar wahrgenommen an der Stelle, wo Sie einatmen und ausatmen betrachten. In der Theravada-Meditation ist es dann obere Lippe oder Nasenspitze. Und dieser Platz heißt dann Anapananimitta. Wir haben schon erklärt. Und Nimitta heißt Abbildung oder Zeichen. Wahre Atem ist Windelement. Windelement immer sich bewegt. Aber Anapananimitta sich bewegt nicht. Warum? Weil wenn wir ein Atem meditieren und wir ziehen die Sinnen in mentale Bewusstsein hinein, dann wir haben klares mentales Bild von dem vom Einatmen und Ausatmen. Und das ist dann Konzept von Anapana. Und Konzept bewegt sich nicht, dann der Geist bewegt sich auch nicht. Aber Einatmen und Ausatmen ist immer bei Bewegung. Immer daran denken, sie sozusagen mentalisieren, kann man so sagen auf Deutsch, vergeistlichen. Die Erfahrung von Einatmen und Ausatmen, das sie mit dem Körper gemacht haben. Nur dann kann der Geist Einspitzigkeit üben. Wenn es nicht der Fall ist, dann hören sie etwas und denken, machen sie was anderes, denken sie was, an was anderes. Und der Geist ist im Traum. Überhaupt keine Klarheit. Und leider, die meisten von uns verbringen das ganze Leben in diesem Zustand. Dann haben wir erklärt, diese Anugamana-Verfolgen in der Theravada-Tradition ist, Sie finden in der nördlichen Tradition nur 3 Schritte, in Theravada-Tradition Besonderheit 4 Schritte. Fusana, berühren. Anugamana, verfolgen und berühren ist eigentlich 1 Schritt. Nur 2 Namen dafür. Indem man verfolgt, man berührt Einatmen und Ausatmen an Anapananimitta, an dieser Stelle, wo geistiges Bild, wo wir durch Konzentration geistiges Bild von Einatmen und Ausatmen zustande gebracht haben. Habe ich mich klar ausgedrückt? So, deswegen, obwohl die Atmung sich immer bewegt, wir werden überhaupt nicht von dieser Bewegung gestört und der Geist bleibt einspitzig. Wenn es der Fall ist, und einige von euch haben diese Situation schon erlebt, dann erscheint dieses verfeintes mentales Bild von der Atmung in Gestalt von Farbe oder Licht an dem Platz, wo sie gewöhnlich Einatmen und Ausatmen Züge betrachtet haben. Das ist ein Zeichen, dass ihre Körper und Geist gewisse Prashrabdi, Feinheit entwickelt haben, die mit, wie wir gesagt haben, mit Entspannung, mit Klarheit, mit Leichtigkeit, mit Geschmiedigkeit und so weiter verbunden sind. Alle diese guten Sachen sind da. Dann erscheint dieses verfeintes Bild von mentales Bild von Einatmen und Ausatmen. Diese Anapananimitta wird sich dann verfeinern. Und es gibt 3 Stufen von Verfeinerung, die werden in der Theravada-Tradition erklärt. So, vorbereitende Stufe, dann Ugahanimitta. Ugahanimitta ist verfeintes Bild, das der Geist schon fassen kann. Und dann Patibhaga Nimitta, das ist reflexives Bild. Und reflexives Bild, verfeintes Bild von Einatmen und Ausatmen, ist das, was dann Objekt von angrenzenden Sammlungen, erste, zweite, dritte, vierte Sammlung im Anapanasati ist. Das ist eben dieses reflexives Bild von Einatmen und Ausatmen. Also, was erlebt der Meditierende, wenn Prashrabdi da ist, wenn der Geist gewisse Einspitzigkeit üben kann für längere Zeit? Erscheint Farbe oder Licht. Diese Farbe oder Licht wird erst sporadisch wird erscheinen und weggehen, und die Farbe wird nicht klar, meistens grau. Einige von euch haben schon erlebt. Dann in diesem Zustand, sie verfolgen nicht, sie bleiben bei Anapananimitta. In diesem Zustand einatmen und ausatmen wird schon sehr, sehr gemütlich, indem sie Prashrabdi haben und mehr Weisheit in Betrachtung von Einatmen und Ausatmen haben. Atem wird sehr fein und sehr gemütlich. Der Geist verliert Tendenz wegzugehen. Und wenn Sie aufpassen, er wird auch nicht mehr senken können. Dann, wenn Sie weiterbleiben bei Betrachtung von Anapananimitta und Einatmen und Ausatmen zügen, dann dieses verfeintes Bild, mentales Bild von dem Atmen wird sich festigen, so dass es schon gefasst werden kann. Wenn es der Fall ist, dann Sie brauchen nicht mehr sich mit Einatmen und Ausatmen beschäftigen. Sie vereinigen sich dann mit diesem befestigten Bild, das nicht mehr Farbe und Gestalt ändert. Und dann treten Sie ein in erste Versenkung. So einfach ist es zu erklären, aber wie sie es geschafft haben, wird es eine Weile dauern. Aber es lohnt sich, sich Mühe geben, weil dann Vipassana wird an ganz andere Ebene. Vorausgesetzt, wir wissen, Sie wissen, wie man es für Vipassana anwendet. Dann vierter Schritt ist dann Tapana. Tapana heißt platzieren. Und das ist Zustand von Samadhi. Der Geist ist platziert in Mitte von dem verfeinten, reflexiven Bild und er bewegt sich nicht mehr. Und dieses Bild dann bleibt, auch wenn andere Gedanken oder Gefühle eintreten, das Bild kann sich nicht mehr verlieren. Im Zustand von angrenzenden Sammlung, das Bild kann sich noch verlieren. Im Zustand von Apana, von vollen Versenkung, Apana heißt Fixierung, dieser Zustand kann sich nicht mehr verlieren. Also die andere Empfindungen oder Wahrnehmungen können kommen und gehen, aber man bleibt in dem verfeinten, reflexiven Bild von dem Atmen und der Geist bewegt sich nicht weg davon. Dann Subjekt und Objekt der Betrachtung sind vereinigt und das ist dann Zustand von Versenkung. Der Geist dann Ruhe, die sie noch nie erlebt haben, erreicht. Und diese Ruhe wird desto intensiver, je höher, von erste zu zweite, dritte, vierte Sammlung, dann in vierten Sammlung diese Ruhe wird vollkommen und nicht von anderen Faktoren gestört werden können. Das ist kurz gesagt, diese Schritte, dass Sie zu lernen haben. In warum ich erkläre das alles, eigentlich Hauptthema von diesem Retreat ist Vedana Anupassana. Und in der Tradition Vedana Anupassana ist basiert auch auf diese Erfahrung von Versenkung. Obwohl man kann es verstehen und praktizieren, theoretisch und auch teilweise praktisch ohne Versenkung, wahre Erfahrung von Vedana Anupassana, wie erklärt in Anapanasati Sutta, ist auch Grundlage von Versenkung. Indem die meisten von uns noch nicht Versenkung haben, trotzdem, sie werden viel davon Nutzen haben, wenn sie das verstehen. Und weiter, wir erklären dann die vier Übungen, wie sie mit in Shamatha verwirklicht werden, wie sie mit in Vipassana verwirklicht werden, und dann verbinden wir das mit Betrachtung von den Gemüt, Empfindungen, dass die Sutta, was wir abend dann studieren, eigentlich erklärt. So, die Zeit ist schon vorbei. Hoffentlich habe ich ein bisschen mehr Licht auf die Meditation, das die meisten von uns üben, gegeben. Und in den nächsten Tagen werden wir versuchen, noch mehr Licht dann hoffentlich. Wenn Sie nach Hause gehen, werden Sie hell, hell, hell. Dann gut, machen wir kleine Pause.